Frank, sagt Großpapa, ist der Rothaarige tot? Frank rührt sich nicht, aber Corinne kniet sich neben Galen. Gleich darauf schaut sie auf und ihre Augen unter der bleichen Stirn wirken sehr blau. Er atmet nicht. Schön. Kein großer Verlust für die Welt, sagt Großpapa. Billy, nimm die Waffe, aber fass den Abzug nicht an. Billy hebt den heruntergefallenen Revolver auf, er hält ihn seinem Vater hin, aber Frank starrt ihn nur entgeistert an. Großpapa nimmt ihn und steckt ihn in die Hosentasche, wo vorher sein Portemonnaie war. Frank steht nur da und sieht auf Galen hinunter, der mit eingeschlagenem Schädel und dem Gesicht voraus im Unkraut liegt. »Großpapa, Großpapa«, sagt Billy und zieht am Arm des alten Mannes. Sein Mund zittert, die Tränen strömen ihm über die Wangen und auf der Oberlippe hängt Schnodder. »Was ist, wenn der Dicke in dem Kastenwagen da oben noch eine Waffe hat?« »Wie wär's, wenn wir uns jetzt einfach aus dem Staub machen?« sagt Großpapa. »Corinne, du fährst, ich kann nicht. Kinder, einsteigen!« Er ist sich nicht sicher, ob er überhaupt sitzen kann. Sein Rücken ist eindeutig im Arsch. Aber es muss gehen, egal wie weh es tut. Corinne klappt den Kofferraum zu, die Kinder werfen einen letzten Blick die überwucherte Einfahrt hinauf, um zu sehen, ob Pete zurückkommt, dann rennen sie zum Auto. Großpapa geht zu seinem Sohn. »Du hattest eine gute Chance, aber du hast nur dagestanden. Der hätte mich glatt umbringen können, uns alle.« Großpapa gibt Frank eine Ohrfeige. Genau wie er von dem Mann geschlagen wurde, der jetzt tot zu seinen Füßen liegt. Steig ein, Sohn. Wahrscheinlich bist du zu alt, dich noch zu ändern. Was weiß ich. Frank geht wie ein Schlafwandler zur Beifahrerseite und steigt ein. Großpapa öffnet die Tür hinter ihm und stellt fest, dass er sich nicht bücken kann. Also lässt er sich rücklings auf die Rückbank fallen und zieht mit einem schmerzerfüllten Wimmern die Beine nach. Mary klettert über ihn, um die Tür zu schließen, und auch das tut weh. Es ist nicht nur der Rücken, es fühlt sich an, als hätte er sich buchstäblich den Arsch aufgerissen. »Großpapa, mit dir alles okay?« fragt Corinne. Sie schaut nach hinten. Frank starrt geradeaus durch die Windschutzscheibe, seine Hände ruhen auf den Knien. »Alles okay«, sagt Großpapa, obwohl gar nichts okay ist. Er hätte gern 6 von den Schmerztabletten, die seine Schwester mit Sicherheit von ihrem Onkologen erhalten hat. Aber Nan ist 100 Meilen weit weg. Und er glaubt nicht, dass sie sie heute noch sehen werden. Nein, heute nicht mehr. Fahr los. Hast du wirklich so viel Geld dabei, Großpapa? Fragt Billy, während seine Mutter den Weg zurückfährt, den sie gekommen sind. Nur deutlich schneller, als Frank sich das getraut hat. Sie will das Slide-In hinter sich lassen und die Slide-In-Road auch. Vor allem die. Natürlich nicht, sagt Großpapa. Er wischt seiner Enkelin die Tränen aus dem Gesicht und drückt sie an sich. Es tut weh, aber er macht es trotzdem. »Großpapa«, sagt sie, »wir haben Tante Nans besonderen Baseballschläger vergessen.« »Stimmt«, sagt Großpapa und streichelt ihr übers Haar. Es ist ganz verschwitzt und zerzaust. »Vielleicht holen wir den später.« Schließlich findet Frank die Sprache wieder. »Kurz vor der Abzweigung sind wir auf der 196 an einem kleinen Laden vorbeigekommen. Da rufe ich die Polizei an.« Er dreht sich um und sieht den alten Mann an. Von der Ohrfeige hat er einen roten Fleck auf der Wange. »Das ist alles nur deine Schuld, Dad, ganz allein deine. Wir mussten ja unbedingt in deinem Scheißauto fahren, oder nicht? Wenn wir den Wolf...« »Halt den Mund, Frank«, sagt Corinne. »Bitte, nur dieses eine Mal.« Und das tut Frank. In Gedenken an Flannery O'Connor.